drauf. Ja, hau rein, wir sind drauf. Mein Name ist Stefan Michael Tietze. Ich bin Florian Will. Florian Will. Und wir haben heute eine Podcast-Folge speziell mit einem Gast. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich. Tine? Krupke? Krupke. Tine Krupke, Künstlername Tine Adams. So kennt ihr wie sie wahrscheinlich und habt sie wahrscheinlich dadurch gefunden, erst weil ihr immer wieder allmorgendlich aufgestanden seid, erstmal in Google in die Tassen gehauen. Tine Adams, was treibt sie heute wieder? Was Welchen Liedstrich zieht sie sich heute? Hat sie ein neues YouTube-Tutorial hochgeladen? Was macht sie so? Und wir haben Autorin, Comedienne, Schauspielerin, Musicalsängerin. One day more. Morning. Another day, another destiny. Welches Musical? Also du bist absolut Les Miserables. Les Miserables. Ja, bei dir ist es immer Les Miserables, egal was du singst. Man ist in einem anderen Raum und hört dich sagen, was für Musical. Und was ist für immer Musical Les Miserables. Ist das? Er hat dunkle Starlight Schwein. Express. Glaub, Cats auf jeden Fall, das ist recht einfach. Cats. Du bist Ghostwriterin. Darf man nicht sagen? Naja, nee, man darf weiß man nicht sagen, aber kann man sagen, ja? Finde ich aber also interessant, weil es, potenziell könnte ja einfach jeder behaupten, er ist Ghostwriter. Für Tolkien, für Harry Potter, weil man darf ja nicht sagen, für wen du arbeitest, ne? Aber ich habe wirklich so eine Urkunde richtig. Oder so ein Stirnband, was man die ganze Zeit tragen muss, um offensichtlich zu zeigen, man ist gerade Ghostwriter. Meine Investigativfrage an dich lautet, für wen denn? Ja, das ist die Frage, ne? Also, wenn ich das jetzt sagen würde, dann wären, glaube ich, manche Leute ziemlich sauer oder ich müsste eine Konventionalstrafe leisten. Aber wenn man so ist einen Schmink-Tutorial-Sender hat, dann kann man sich das ja auch leisten, so eine Konventionalstrafe zu zahlen. Aber was würde es passieren, wenn du sagen würdest, hier Paul Panzer, für den habe ich schon mein Geld geschrieben. Wie viel müsstest du dann zahlen? Wie viel Geld? Das könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, weil für so große wirklich Comedians habe ich jetzt noch nicht geschrieben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist vertragsabhängig. Also manche Leute kommen auf mich zu und sagen, ey, du hast ein bisschen eine Schraube locker. Mir fehlt vielleicht nach so vielen Jahren irgendwie, wo ich auch selber mein Programm geschrieben habe oder wo ich Autorin habe, irgendwie die Ideen. Kannst du dazukommen? Kannst du was schreiben? Hast du einen Titel für mein Programm? Und dann läuft das. Eigentlich ist es ganz oft ein Freundschaftsdienst, weil ich halt aus der Comedy-Szene komme, durch RTL Samstagnacht zum Beispiel. Oder Brauche ich fort? Brauche ich einfach fort? Copyright, Rocky ist alles Horror. Copyright. Nicht so gut, 90 Sekunden darf man anspielen. Das ist wunderschön. Also ich glaube auch, das wird deine Bestimmung sein, irgendwann den Rusty in Bochum zu spielen? Ja, Rusty oder tatsächlich doch Elektra. Oder, ja. Oder diesen großen, dieses große Gebiss ganz am Anfang, das würde ich gerne spielen. Ja, das ist ja da wieder ein anderes Musical, ne? Nee, das ist Rocky Horror Picture Show. Ja, aber wir waren ja schon bei Starlight Express, ne? Scheißidiot. Was soll ich denn wissen, dass Rocky einmal mit Musical-Leute. Aber was ich heute, wir haben ja vorhin schon mit dir gesprochen, was ich gehört habe und was ich häufiger gehört habe, ist, dass du früher Musical gespielt hast, jetzt aber komplett damit abgeschlossen hast. Und da hatten jetzt schon ein paar Leute da, die gesagt haben, ich habe früher Musical gemacht, aber habe jetzt da gar keinen Bock mehr drauf und mache nur noch Schauspieler. Das nervt irgendwann. Warum ist es denn, warum wollen da so viele Leute weg? Warum haben da so viele Leute keinen Bock mehr auf Musical? Na, Bock habe ich schon. Also, das ist immer noch eine große Leidenschaft von mir, aber man darf sich da auch nichts vormachen. Wirklich in diese großen Produktionen reinzukommen und sich da zu halten, das ist einfach schon schwierig. Und wenn du eigentlich einen Vertrag hast, du hast immer einen Vertrag für ein Jahr, was im Künstlerbusiness eigentlich schon viel ist, musst du dich aber eigentlich schon am Anfang darum kümmern, dass du eine neue Rolle hast. Also das heißt, du unterschreibst jetzt bei Starlight Express als Beispiel und musst aber dann schon gucken, dass du für das nächste Jahr wieder eine neue Show hast. Und dann rennst du zur Audition und dann hast du wirklich mehrere Runden, da sitzen zum Schluss irgendwie 10 Leute, die sehen aus wie du. Was albern ist, weil im Endeffekt kriegst du eine Perücke. Also du musst halt auch solche Sachen abstimmen, das ist total bekloppt. Was echt interessant ist bei Musicals, da hast du oft einfach die gleiche, die Rollen sind oft sehr ähnlich. Also du hast immer so einen schrägen Vogel, ob es bei Zazu ist oder Caboose bei Starlight Express. Das ist immer ein gutes Wortspiel, ein schräger Vogel, Zazu, ne? Ja, ja, der Zazu. Noch ein Vogel ist. Quasi. Und dann auch noch, du hast auch noch dann, weiß ich nicht, bei Les Miserables ist der seltsame Besitzer dieser Bar oder so, genau. Da hast du immer diesen einen schrägen Vogel, dann hast du diesen weisen Mann, immer, ob es der von Starlight Express halt der Papa ist oder Jean Valjean. Oder Obi-Wan Kenobi. Krass, wie ihr euch auskennt, das ist ja voll Angst, ey. Du hast immer so einen weisen Mann, du hast immer die oft männliche Hauptperson. Die geschundene, leidende Frau natürlich. Leidende Frau immer, genau. Ich glaube, deswegen ist es auch relativ einfach, auf welche Rolle man sich danach in diesem Jahr dann bewirbt wahrscheinlich einfach. Weil du oft schon so im Kopf hast, okay, ich bin das Pendant zu Rusty oder whatever. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie für irgendeine Pearl Licht erfüllte Rolle. Kein Mensch irgendwie versteht das, Chef. Nee. Das sind halt vielleicht gute Gags in irgendeinem Universum. Aber in nicht Musical, im Podcast-UFO. In der Gay-Community, glaube ich, kommt Idioten, das mega. Die ganzen Idioten, die gerade beim Lidl oder beim Obi stehen. Was an labern die da? Einfach, Pearl hat er gesagt, Alter, was für ein mega Gag. Mehr aber auch nicht. Pearl Harbor, das Musical vielleicht. Vielleicht hast du gerade eine neue Idee geworden. Ja, Pearl Harbor, das Musical. Ja. Das ist nicht schlecht. Wow, also, mit vielen Asiaten, die alle drauf Pauken kommen auch. Erst besten Kamikaze-Sänger Deutschlands. Also, ja. Was würdest du gerne mal als Musical sehen? Sehen oder hören? Singen? Das ist jetzt keine Limitierung. Fühlen vielleicht. Ja, also sehen und hören. Welches ich gerne sehen würde? Eigentlich die ich schon sehen wollte, habe ich schon gesehen. Was als Musical? Also würdest du jetzt sagen, Da hätte ich die Abwrackprämie, das Musical oder The so. Doors. Absolut. Also wirklich Türen einfach, die singen. Absolut. Also ich halte ja immer noch an meiner Idee fest, wirklich, da haben wir gerade kurz drüber geschnackt, ich würde es cool finden, wirklich entweder ein Modern Talking, das Musical zu machen, wo alle Atlantis is Calling, wer kennt es nicht, ne? Aber lass mal kurz, also bei Queen war es ja auch so, We Will Rock You ist eine sehr seltsame Geschichte, weil ja erst die Songs da waren, die in keiner Reihenfolge waren, in keiner sinnvollen Zusammenhängenhaltigkeit. Mhm. Ja. Und dann hat man halt irgendwie so eine Geschichte darum gestrickt, die ja total gaga ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen, was wäre denn bei Modern Talking die Geschichte? Ja, das ist die Brother Frage. Louis natürlich in die Nora-Kette. Nora ist natürlich eine ganz große Rolle. Das ist dann aber gibt es einen Nora-Song? Ja, das muss man dann sehen. Ne? Vielleicht ist Nora Cherry Cherry Lady, die zusammen mit Brother Louis auf dem Weg geht. Ja, vielleicht ist das auch einfach nur ein Bruder, der in Saint Louis wohnt. Sodass man sagt, das ist mein Brother Louis. Ja. Könnte in Was Saint sind noch Louis bekannte spielen? Modern Talking Songs? Atlantis is Calling, SOS for Love. Wer kennt es nicht? So, da ich hört es bei euch auf, Jungs. Ich kenn's auch nicht. Also kann ich überlege Nora-Wortspiel seit zwei Minuten. Zwei Songs, mir fällt auch ein Modern-Talking-Wortspiel. Keine Chance, also Alter. Ihr könnt ja alle Musical-Playlists von hoch runter singen, aber Modern-Talking ist dann eure Ekelgrenze erreicht. Das sagst du jetzt so. Ich kenne vielleicht viele Musicals, habe ich in meinem Leben gesehen. Und da habe ich mir die Rollen gemerkt. Stefan ist ein Musical-Blender. So. Der kann zwei Sachen und dann denkt man so, wow, cool, der ist Musical-Fan. Aber wenn man wirklich so mag, Phantom der Oper im dritten Akt, wer nochmal genau hat da den Mezzosopran, dann schwächelt er. Da kommt nichts mehr dahinter. Ich habe Annie Get Your Gun mitgesungen. Kennt aber auch niemand, kann ich nicht mit angeben. Und Kismet, was auch niemand kennt. Kismet? Ja, so ein... Matt, naja, das Fleisch, egal. Oder was? Das ist halt die Einbahnstraße-Musical-Gags. Einbahnstraße-Musical, ja, absolut. Warum haben Leute keinen Bock mehr? Warum ist Musical so ein langweiliges Thema, dass die Leute sagen, bitte, bitte hört auf damit? Ja, also das kann ich jetzt nicht unterschreiben, ne? Dass es langweilig ist, nicht. Aber es ist halt, wenn du das als, natürlich musst du da irgendwie, also viele Männer kotzen ja ab, wenn die sagen, Mensch, die Freundin hat jetzt ein Wochenende gebucht, ein Musical-Trip. Ich glaube, da gibt es die wenigsten. Musical-Trip? Was heißt das? Man schaut das ganze Wochenende immer Musicals an, oder was? Nee. Das klingt nach dem besten fucking Wochenende ever. Ja. Ja, oder? Ja, so, ja ich könnte, glaub, man ich eigentlich mal, könnte man eigentlich mal. Einen Abend passen. König der Löwen dafür ein Wochenende in Hamburg verbringen, das ist, glaube ich. Ach so. Ja. Hast du das denn schon mal gesehen, König der Löwen? Mhm. Hast du da was verstanden? Mhm. Ja? Warum nicht? Ich verstehe den Text da immer ganz schlecht. Echt nicht? Mhm. Das finde ich immer so bei englischsprachigen. Sigonia, Babagiti, Baba. Baba Mama. Ja, Sabatu. Sigonia, Baba. Sabalin, ja, passt mal. Ja. Mhm. Heißt übersetzt? Ja, scheiß weißen Arschlöcher, macht Afrika kaputt mit einem Scheißgeld. Ihr verdammten Drecksvisagen. Geld. Oh, jetzt muss ich aber in der Story weitermachen. Wir haben damals gesagt, alles keinen wir wollen Sinn kein Geld. Wir schließen uns diesen Trend nicht an. Und jetzt haben wir jetzt davon Scheiße. Aber ich kann ganz gut singen, bin schwarz, deswegen singe ich jetzt hier eine Figur, die sehr, so sehr eindimensional gezeichnet ist. Also so eine Tourette-Rolle. Ja, ja, im Grunde. Ich glaube, okay. Sowas ist das. Deswegen auch direkt, es fängt ja so an, das Musical. Ja, aber es ist doch ein Traumjob, wenn du die Rolle als Beispiel hast, dann kommst du immer gechillt nach Hause. Wenn du da deine ganzen Aggressionen in einer Fantasiesprache... Wäre das was für dich? Rafiki? Absolut. Ich meine, mit meinem Tang. Es sind irgendwann auch einfach nur noch nur Begriffe, nur noch Worte. Das ist irgendwann einfach nur noch Impro. Ich denke mir allerdings, seit 10 Minuten denke ich mir Dinge aus einfach. Ja. Merkt niemand. Bafolev, kann ich auch sagen einfach, ja. Absolut. Aber was treibt dich sonst so um? Also was, auch, wir sind ja auch hier gerade, weil du auch Comedy magst, ne? Was treibt dich da um? Was sind die Gags, die du interessant findest? Die Pointen, auf denen du auf der Suche bist? Wo nimmst du Inspiration her? Also was ist deine Comedy-Muse? Wow, okay. Also, wo ich ein großer Freund von bin, sind echt Leute, die gut mit der Sprache umgehen können. Richtig schlechte Wortspiele. Was ist für dich ein richtig schlechtes, damit meinst du gut, ist Ironie? Mhm. Was meinst du da zum Beispiel? Zum Beispiel, okay, es ist jetzt sehr flach, aber wie nennt man einen Käse, der nicht erwachsen werden will? Ein Teenager vielleicht? Ein Käse. Ja. Ja, ich dachte Teenager mit und dann irgendeine Käsesorte vielleicht. Der nicht erwachsen werden will. Warte mal, wer will nicht erwachsen werden? Kinder. Emmentaler. Gouda. Ich brauche jetzt einfach eine Antwort. Er sagt Gouda, ich sage Emmentaler. Was ist die Antwort? Feta Pan. Ah, ja, okay. Feta, ach sowas. Ja. Was ist eine. Nee, Ich kann mir sowas auch nicht merken. Gürkin war jedenfalls die Pointe. Ja, denkt euch da jetzt, denkt euch jetzt Classic L-Form. Scheiße, erst mit der Pointe anfangen und dann die Leute raten lassen. Das ist das, das Gleiche wie, was ist weiß und stellt beim Essen eine Lawine und sowas. Das ist auch lustig. Ja. Wenn sie das lustig findet, ist das okay. Lass sie mal, das ist in Ordnung. Ja, ja. Jeder hat das Recht, lustig zu finden, was also er möchte. Also innerlich zerreißt es mich auch gerade. Ich könnte mich jetzt lohlend über den Boden rollen. Sie rollt auch gerade über den Boden, absolut, aber sie kann das machen. Sprachlich. Aber sie kann dabei sehr gut weiterreden, ganz normal. Das ist halt, wenn man eine Musical-Ausbildung hat, ne? Dann kann man ja, sowas. Mhm. Klar, muss man eigentlich machen. Mhm. Also, tell me more, tell me more. Did you put up a fight? The Producers? Du bist ein Fan? Ich hab's gesehen, ja. Fand's sehr cool. In New York? Nee. Now is springtime for Hitler and Germany. Look at springtime, winter or Poland. Ich bin ziemlich überrascht. Ich habe, selbst wenn du zu einer Musical Audition gehst, du hörst die Leute nicht so viel singen, wie ihr es tut. Und das begrüße ich sehr. Ja. Das finde ich sehr schön. Haben dich noch gar nicht singen gehört. Wir singen, um nicht weinen zu müssen. Sing mal ruhig, sing mal was von Adele. Ja, aber sing mal so die ersten Sachen, so was sie als Kind gesungen hat. Als Adele. Also ich kann euch jetzt, das habe ich noch nie irgendwo öffentlich, außer vier Wände erzählt, wo ich meinen ersten Gesangsauftritt hatte. Gibt es zwei peinliche Fotos noch, die meine Eltern gemacht haben? Ich glaube, wenn ich das sage, wir werden uns nie wiedersehen. Ich hatte meinen ersten Gesangsauftritt mit Marianne und Michael. Oh mein Gott! Geil. Knaller Anekdote incoming. Absolut, absolut. Es gibt da auch noch Fotos von, also wirklich zwei, wie ich da mit meinem blauen Kleid mit rosa Monden und Sternen in der Duisburger Rhein-Ruhr-Halle war das, glaube ich, stand und mit denen ein Lied gesungen habe und danach total, wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich fast nur noch schwarz trage. Also Marianne und Michael zu viel Farbe in der Kindheit. Das war mit zu viel Fröhlichkeit und zu viel gute Laune. Das ist das wahrscheinlich, absolut, absolut. Ja, aber das war so, wo ich gedacht habe, okay, und dann... Moment, du bist schon fertig quasi jetzt. Was ist da passiert? Ich will den Auftritt, erzähl dir nach. Was ist da passiert? Ja, das weiß ich nicht mehr so genau. Wie alt war ich? Gib uns einen kurzen Einblick. Was war der Auftritt? 6 Jahre, ich kann euch nichts mehr Fotos. Was hast du denn gesungen? Okay. Das Lied hieß, kannst du das googeln? Man kann alles googeln, man kann es zumindest versuchen. Wenn die GEMA ganz kurz wegschauen kann, kann ich das auch googeln. So textsicher bin ich nicht mehr. Irgendwas mit Land. Gib mal einen Marianne und Michael. Ich glaube, unser Land hieß das. Deutschland. Warte mal, Michael, unser Land. Unser Land. Ach ja, doch, das gibt's doch. Das hast du gesungen. Es gibt mal rein. Fahr mal ab, die Disco, kannst du es anmachen? Das Intro war auf jeden Fall sehr erschreckend schon. Ich muss mir das Mikrofon. Ja, das war das. Achtung, jetzt kommt der Refrain. Jetzt singen wir mit? Ja, du... Ja, toll, das hast du gesungen. Ja, ach, voll, die Message ist ja auch toll. Ja, und so aktuell wie nie. Ja, ich habe es bis heute auch nicht verstanden. Vielleicht wäre das mal irgendwie. Mein Land ist dein Land. Ja. Also auch das Land der Flüchtlinge, die jetzt zu uns stoßen. Absolut, vielleicht. Also eigentlich wäre das jetzt klug gewesen, das rauszubringen von den Wie stehst du zu der ganzen Flüchtlingsthematik? Ja. Was soll der Scheiß, ne? Scheiß Flüchtlinge, was wollen die alle hier? Ja, ist wie es ist, ne? Also. Hashtag Refugees Welcome, ne? Ja, gut. Na ja. Hashtag, warum wird eigentlich mit so vielen Hashtags, warum reden Leute in Hashtags? Das frage ich mich in letzter Zeit auch. Das ist, glaube ich, das auch so eine ganz, der größte Trottel der fucking Welt, ey. Ich habe mir mein Mikrofon gegen die Wange gehauen. Tut mir leid. Das passiert mir aber auch in jeder Folge mehrere Male, aber mittlerweile lasse ich es einfach so ein unkommentiert. Zwang von dir, oder? Das tut echt weh, direkt an den Wangenknochen. Okay, sorry, ja. Das ist ein Mach Zwang. Weiter. Von dir. Warum Leute in Hashtags reden, ja, es macht absolut keinen Sinn. Es ist dazu da, um im Internet Themen zu finden absolut. Und Leute zusammen über ein Thema schreiben, was man dann besser finden kann, so Archivfunktion eigentlich. Was, wenn Leute so reden, macht es gar keinen Sinn. Hm. Ja, aber kennt ihr auch so Leute, die im die auch Hashtags zeigen? Ja, also Hashtags und wenn sie dann Fotos posten, gibt es ja auch Footies und nicht nur Selfies, sondern auch dann fotografiert. Fruities dann heißen die. Fruities. Fruit Loops. Absolut. Meinst du, glaube ich. Douglas? So Fruities kenne ich jetzt nicht, aber was ist Fruities? Dann fotografiert man einen Apfel. Ja. Ah. Sowas in der Richtung. Oder aber auch eine Banane. Mhm. Oder? Eine Weintraube? Ganz verrückt wird, einen ganzen Obstkorb, oder? Obstkorb. Ist gar nicht drauf gekommen. Eine Erdbeere. Okay. Nee, ist eine Nuss eigentlich. Was fotografiert ihr so? Birne. Ich fotografiere viel in meiner Wohnung. Weil es ist mir immer unangenehm, ich habe mir eine Kamera gekauft, Aber die ist sehr schwer. Ist mir unangenehm, die auch mitzunehmen nach draußen, weil dann sehe ich immer aus wie so ein Tourist, aber ich bin ja hier kein Tourist in Köln, das ist mir dann zu lächerlich. Und dann bleibe ich meistens in der Wohnung und fotografiere dann da Dinge. Aber schöne Fotos. Zum Beispiel? Mein Herd oder mein Kühlschrank habe ich hier oft auch innen drin fotografiert. Du hast noch nie ein Foto von deinem Herd gezeigt, das würde mich mal interessieren. Ich hab mehrere Alben voller Bilder von meinem Herd, ich kann dir die alle mal schicken. 80 MB aber. Also, ich habe eine Festplatte. Alleine für Herdfotos. You're my Herd, you're my soul. Ja. Der Edward, you're my heart, you're my fucking soul. Die große Schlussballade. Ja. Wird 8-mal gesungen und dann sind wir fertig damit. Mit dem scheiß dann Musical. Gehen wir raus. Dann werden die Leute rausgeschmissen, ey. Wir singen den Song, bis die Halle leer ist, Leute. Ja, das Merchandise würde dafür wahrscheinlich gut funktionieren. Können wir noch einen Herd mit einbauen? Herd in der Kette. Fertig, ey. Knall denn das Musical auf den Tisch, ja, ey. Kein Problem. Wir füllen die Scheißsendung schon irgendwie. Whoop, kein Problem. Wir singen, bis die Deppen aufhören zu klatschen. Ist mir doch egal. Wir machen irgendwas einfach. Das passt schon. Hauptsache, wir spielen laut. Laut. wo kam denn doch der Hamburger Dialekt für Sie? Laut, das nicht mal Hamburger. Laut. Digga. Ja, sicher, ein bisschen schon. Also ja, ich sage Brise. Ja, klar. Da kannst du ja aber ein bisschen Nordisch reden, das ist ja kein Problem. Wo kommst du her, gebürtig? Ich komme gebürtig aus dem Rheinland. Du musst dir eine bessere Sache ausdenken. Rheinland's a fine land once more. Springtime for Hitler and Germany. Springtime. Look out, Europe. We're going on tour. Das waren für euch Florentin Will, Stefan Natzel und Tina Adams. Mit 2D, nur echt mit Doppel-D. Wenn man mehr von dir erfahren möchte, in welche Himmelsrichtung muss man dann schauen? Überall. Alles klar. Wenn Gott will, dass man mich findet, dann findet man mich. So Gott will. Das auch, es gibt dieses Kinder, dieses Einschlaflied. So Gott will, bist du morgen wieder wach. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Genau, morgen früh, so Gott will. Ja. Also da hätte ich als Kind schon mega Druck einzuschlafen, da hätte ich schon Angst. Ja. So, man denkt auch, okay, vielleicht schlafe ich am besten jetzt nicht, weil wenn Gott halt einen schlechten Tag hat. Ich ziehe das durch, trinke Red Bull und bleib wach. Habe ich ein Problem, ja. Ja. Gut, alles klar. Schön ausgesagt. Dann vielen Dank, dass du da warst. Mach's gut. Danke, wir sind UFO. Wir heben jetzt nochmal ab am Ende. Deswegen, wir heben jetzt ab. Heute mit Getriebeschaden. Mach das nicht, ey. Die Zuschauer machen es fertig. Wir müssen einfach machen.